eins, zwei, drei, alt ist nicht neu, neu ist nicht alt, alt, alt, warm ist nicht kalt, kalt, kalt, kalt ist nicht warm, reich ist nicht arm, arm ist nicht reich, reich, reich, ungrad ist nicht gleich, gleich, gleich, gleich ist nicht ungrad, der Baum hat vier Rad. Vier Rad hat der Baum, Baum, Baum, Singer ist nicht Song, Song, Song, Song ist nicht Singer, Tanzen ist nicht Springer, Springer ist nicht Tanzen, Tanzen, Tanzen, Play, Hand keine Wanzen, Wanzen, Wanzen, Wanzen, Hand keine Play, Woi tut nicht weh, weh tut nicht Woi, Woi, Woi, leer ist nicht Woi, Woi, Woi, Woi ist nicht leer, ein Knecht ist kein Herr, ein Herr ist kein Knecht, Knecht, Knecht, Karpfer hat keine Hecht, Hecht, Hecht, Hecht, Hand keine Karpfer, ein Zitter ist kein Hafer, ein Hafer ist kein Zitter, Zitter, Zitter, Süß ist nicht bitter, bitter, bitter, bitter ist nicht Süß, Hint hat keine Fiers, Fiers hat keine Hint, Hint, Hint, Nosen hat keine Zent, Zent, Zent, Zent, hat keine Nosen, Hund hat keine Hosen, Hosen hat keine Hund, Hund, Hund, Graum ist nicht gesund, gesund, gesund, gesund ist nicht krank, ein Stuhl ist kein Bank, ein Bank ist kein Stuhl, Stuhl, Stuhl, Bum, schick mir in Schuhe, Schuhe, Schuhe, Schuhe, schick mir Bum. Grau ist kein Ruhm, Ruhm ist kein Grau, Grau, Grau, Dirndl ist kein Brau, Brau, Brau, Brau, Brau ist kein Dirndl. Äpfel hat keine Birndl, Birndl hat keine Äpfel, Äpfel, Äpfel, Moss ist kein Treppi, Treppi, Treppi, Treppi ist kein Moss. Ein Krug ist kein Fass, ein Fass ist kein Krug, Krug, Krug, Zwini ist nicht Knur, Knur, Knur, Knur ist nicht Zwini. Der Dreck ist kein Hähne, der Hähne ist kein Dreck, Dreck, Dreck, Schwarten ist kein Speck, Speck, Speck, Speck ist kein Schwarten. Spähen der man mit der Karten, Karten der man spähen, spähen, spähen, Schiffslein fahren, Schnee, Schnee, Schnee, Schnee fahren, du ein Schiffsleit. Nein, die werden nimmer gescheit, nimmer gescheit werden nein, und jetzt gehen wir nimmer weiter.